con latino, solo doy chavos, fallando este bass box, pop here in town. Un poco David, un poco my grito, un fake titanis, I got my baby shit. Mexico latino, solo doy chavos, fallando este bass box, pop here in town. Un poco David, un poco my grito, un fake titanis, I got my baby shit. Es macht dann bam bam, boom boom bang, fotze das gangbang, wenn ich deine Löse spreng. Ist alter Neuntag, Terror ein Schlag, mein Rohr ist jetzt hart. Cada vez más esto en directo para Alemania. Lírica insana dotada por calles de lava, controlada por guerreros unidos hundidos en rap. Hectárea, asfalto, transpira rabia. Misma telaraña producida con detalle. La tornamesa gira, tira tus manos al aire. No compare el ruido de calles subterráneos. Si quiere la placa callarme al chile que aumento como smoke, me esparzo y keeping it real way. Always in my way, you can fuck con los sauces. Los alemanes saben quién trae la clave. Caile con el escape, hablen si es R.A.P. Amén, la bocina truena, súbete a la acera. El asfalto se para, aleva de la bandera. Quedas fuera, mejor ni le mueva, cállese forever. La mierda le llena la jeta al que le echa la reta. México latino, solo doy chavos, fallando este bass box, pop here in town. Un poco David, un poco my grito, un fake titanis, I got my baby shit. México latino, solo doy chavos, fallando este bass box, pop here in town. Un poco David, un poco my grito, un fake titanis, I got my baby shit. Es macht dann bam bam, boom boom bang, fotze das gangbang, wenn ich deine Löse spreng. Ist alter Neuntag, Terror ein Schlag, mein Rohr ist jetzt hart. Früher musste ich dealen, um an Cash ranzukommen. Heute träumen Leute, die es einfach so bekommen. Aber nein, das ist so nicht, die Wichser ficken dich. Glaub ihnen kaum was, arbeite beim Carwash. Habt allein Spaß und mach die Weiber nass. Bis zum Startkapital, erst dann wird's asozial. Du brauchst jetzt ein Beat, also such dir dein Dealer. Wie die ganzen Junkies, die jetzt Dickschwanz kriegen. Das Zeug wird gestreckt, es läuft doch perfekt. Das Geld kommt rein und die Weiber, sie schreien. Als wärst du Justin Bieber, aber du bist nur ein Dealer. Also heb nicht gleich ab, denn es läuft nicht immer glatt. Du musst jetzt aufpassen, Junkies können ausrasten, dich auch verpfeifen wie Schiedsrichter. Sie haben Schiss vom Richter, wenn sie nüchtern sind, doch ficken dich bestimmt, also pass auf dich auf. Mexico Latino, solo doy chavos, feiern mit der Bassbox, pop hier den Sound. Un poco David, un poco mein Grito, und ich fick dich dann mies, als ob mein Baby schießt. Mexico Latino, solo doy chavos, feiern mit der Bassbox, pop hier den Sound. Un poco David, un poco mein Grito, und ich fick dich dann mies, als ob mein Baby schießt. Es macht dann bam bam boom boom.